Das Leben macht mich fertig und du kommst noch dazu. Wir hatten grad ne Woche und die war leider gut. Ich tauchte einfach unter, bei Nacht und Nebel weg. Jetzt sitz ich in der Klemme, fühl mich wie der letzte Dreck. Ich hab dir meine Fehler schon tausendmal verziehen. Doch eins kannst du mir glauben, lügen werd ich nie. Himmelagen zwirn, das mit uns beiden war gut. Ich steh noch immer unter Strom. Himmelagen zwirn, du hattest leider genug. Jetzt ist hängen im Karton. Bin wieder ganz der Alte, doch ich trau dem Braten nicht. Hab endlich meine Freiheit und glücklich bin ich nicht. Ich hab mir meine Fehler schon tausendmal verziehen. Doch eins kannst du mir glauben, lügen werd ich nie. Himmelagen zwirn, das mit uns beiden war gut. Steh noch immer unter Strom. Himmelagen zwirn, du hattest leider genug. Jetzt ist hängen im Karton. Eins kannst du mir glauben, lügen werd ich nie. Himmelagen zwirn, das mit uns beiden war gut. Steh noch immer unter Strom. Himmelagen zwirn, du hattest leider genug. Jetzt ist hängen im Karton. Himmelagen zwirn, das mit uns beiden war gut. Steh noch immer unter Strom. Himmelagen zwirn.